Das Asienkomitee in der TVRK spendete jüngst für den Wiederaufbau der Überschwemmungsgebiete im Norden des Bezirkes Nordhangyong Hilfsgelder. An der feierlichen Übergabe nahmen die Botschafter von ASEAN-Mitgliedstaaten wie Malaysia, Vietnam, Indonesien, Laos und Kambodscha teil. Der malaysische Botschafter bezeigte seine herzliche Anteilnahme an enormen menschlichen und materiellen Schäden durch die Überschwemmung im Norden Koreas und wünschte aufrichtig, dass die Bevölkerung der Katastrophengebiete baldigst ein stabiles Leben führen wird. Der Vizeaußenminister der TVRK, Lee Gil-sung, sprach tiefen Dank dafür aus, dass das ASEAN-Komitee in der TVRK die Hilfsgelder gestiftet hat. Er unterstrich, dass die ganze Partei, die gesamte Armee und das ganze Volk in der TVRK getreu dem Befehl des Marschalls Kim Jong-un die Hauptrichtung des 200-Tage-Kampfes in den Wiederaufbau der Katastrophengebiete im Norden des Bezirks Nordhangyong zu wenden, aktiv an der Schadenbeseitigung teilnehmen. Dann informierte er anhand der konkreten Angaben die Botschafter, dass zahlreiche Länder der Welt und verschiedene internationale Organisationen für den Wiederaufbau humanitäre Hilfe leisten. Der koreanische Vizeaußenminister äußerte, dass die USA gegenwärtig versuchen, die sich gut entwickelnden Beziehungen zwischen der TVRK und den asiatischen Ländern auseinanderzubringen und die gerechte Weltöffentlichkeit irrezuführen. Er hob hervor, dass die asiatischen Länder mit Wachsamkeit die Machenschaften der feindseligen Kräfte verfolgen und die langwierigen und traditionsreichen bilateralen Beziehungen mit der TVRK weiterentwickeln sollen. Die Botschafter der Mitgliedstaaten des ASEAN-Komitees erwähnten, dass sie den Standpunkt der TVRK gegen die zurzeit immer zunehmenden Sanktionen und Isolierungsumtriebe der USA besser denn je in Kenntnis genommen hätten. Sie teilten auch darüber die Meinung, dass man es auf keinen Fall zulassen darf, den souveränen Staaten die eigene einseitige Forderung aufzunötigen, weil dies durchaus eine schwere Verletzung der Souveränität, der Gleichberechtigung und des Prinzips der Nichteinmischung bedeutet.